A4 Gespräch 1. Gut, dann richten Sie eine Ampulle Novamin über 15 Minuten. Intravenös? Ja, natürlich. Wenn ich Ampulle sage, meine ich immer die intravenöse Gabe. Okay, wir haben 1 Gramm und 2,5 Gramm Novamin-Ampullen. 1 Gramm Novamin in einer 50 Milliliter Kochsalzlösung als Kurzinfusion. Schreiben Sie es bitte noch in die Krankenakte?